Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik unterschiedlichster Art. Ich würde heute gerne beginnen mit einem Produzenten, der mich gewissermaßen mein halbes Leben lang schon begleitet. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so seit den frühen 90er Jahren, das würde ich schon sagen. Die Rede ist von dem Briten Andrew Clark, der sich Andy C. nennt und Mitbegründer des Ram Records Labels ist, eines großen, vergleichsweise großen Drum and Bass Labels. Es gibt eine neue, sehr poppige Nummer von Andy C. gemeinsam mit der Sängerin Fiora, Heartbeat Loud, und genau mit dem Track geht's los. Yeah. passion. There is so much you do to tell me. I could mention, but I won't now. I'm high, sparks fly even when I touch your shoulder. I feel your heartbeat and I wanna take you over. Take you, precious rising deep inside of me. I feel the tension. There is so much you do to tell me. I could mention, but I won't. I might sparks fly even when I touch your shoulder. Musik aus einem Sampler, den ich in der letzten Woche hier schon mal angespielt hatte, meines Wissens nach sogar mit zwei Tracks. Es kommt aus England von dem Mad School Label, das in losen Abständen immer mal wieder New Blood, also neue Blut Sampler veröffentlicht mit weitgehend neuen Artists, wie zum Beispiel hier Act Razor und seinem oder ihrem Titel Full Moon. Es gibt eine ganze Reihe von Tracks, die so für die Liquid Massive ideal sind. Soulige, treibende Titel, aber auch experimentelle, etwas spooky, unheimlich gehaltene Titel, die so ein bisschen langsamer daher kriechend kommen. Davor, beim ersten Hören dachte ich zunächst, es wäre Elton John gewesen, der plötzlich in den Drum and Bass Ring steigt. Stimmliche Verwandtschaft, aber der Mann heißt Matty Roots. Last der Titel und die Produzenten dahinter, Jaguar Skills und der überragende Chords. Hier kommt ein Titel von Sully aus seiner Concord EP. Und dieser Track wird remixed vom Londoner Produzenten Banshee. We'll be right back. 1Live4. Ich muss gestehen, dass ich in diesen Wochen oder besser sage ich Monaten einen absoluten Narren gefressen habe an dem Neuseeland-Duo Electric Wire Hustle, das in Kürze sein insgesamt zweites Album mit dem Titel Love Can Prevail veröffentlichen wird und auch in dieser Sendung so etwas wie einen gewissen zumindest Schwerpunkt ausmachen soll. Wir werden die beiden nämlich noch einmal hören, hier gerade mit einem Remix von Eli Fino des Titels If These Are The Last Days. Electric Wire Hustle. Eine großartige Band aus Edinburgh, Schottland, North Atlantic Oscillation. 1 Live 4, kleiner Break an dieser Stelle, nachdem ich direkt hier gehört auch die Engineers, eine deutsch-britische Band mit ihrem Titel Fight or Flight aus dem bereits im August erschienenen Album From Always Returning gespielt habe. Deutsch-britisch deshalb, weil einer der drei, die hier bei dieser Band an Bord sind, auf den Namen Ulrich Schnaus hört. Ein großartiger Musiker und Produzent, der in den letzten 10, 15 Jahren, müsste man fast sagen, wie vielleicht kein zweiter, die großartige Shoegazer-Musik der späten 80er, frühen 90er Jahre um Bands wie zum Beispiel My Bloody Valentine, viele, viele andere mehr, neu ins Leben gerufen, teilweise sogar durch Coverversionen neu interpretiert hat und der sich hier nicht zum ersten Mal mit dem Liverpooler Multiinstrumentalisten Mark Peters zusammentut. Ein dritter ist dabei, Matthew Lindley, auch Komponist und Schlagzeuger, die drei mit einer wunderbar gleißenden, elegant daherschwebenden Musik. Der gerade gehörte Titel ist ein Beispiel aus diesem wirklich sehr starken Album. Ich möchte freundlichst um Erlaubnis dafür bitten, einen Titel jetzt erneut spielen zu dürfen, den ich bereits nach meiner Erinnerung in der letzten Woche gespielt habe. Ich finde ihn einfach so großartig. Und obwohl er im Tracklisting des neuen Albums von Kele Okereke, das da Trick heißt, an zweiter Stelle gesetzt ist, ist er für mich persönlich so etwas wie der optimale, der ideale Einstieg in ein wunderbares Album, das sehr sanft daherkommt, unheimlich treffsicher verschiedene Dancefloor-Styles aufgreift, nie so ins Pathetische oder überenergetische abdriftet. Nach meinem Gefühl hat Kele Okereke in dem Maße, in dem er sich Dancefloor-Musik zugewandt hat, auch ganz erheblich an seiner Stimme gearbeitet, lässt sie insgesamt gedämpfter raus, nicht so dringlich, wie er das bei der Blockparty getan hat. Und deshalb ist dieses Album wirklich unheimlich schön milde und vom 1. bis zum 10. Track wunderbar durchzuhören. Also wenn ich heute so Schwerpunkte, Mittelpunkte, Plural für meine Sendung benennen müsste, neben Electric Wire Hustle aus Neuseeland, wird es womöglich am Ende Kele sein, denn ich bin mir sicher, dass wir einen weiteren Titel aus seinem Album hören werden. Hier ist Coasting. Waste no time and stay inside so I can feel you. Es ist Garage Two-Step Time hier in dieser kleinen Show am späten Sonntagabend. Huxley haben wir gehört. Gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu diesem großartigen Produzenten Fai Buan und seinem Debütalbum Elements, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Möchte nahtlos weitermachen mit einem neuen Track des Submotion Orchestras aus Leeds. You need you to be. Wir sind hier bei 1Live4 City Lights, ist ein Titel des siebenköpfigen Submotion Orchestras, vielleicht ging das eben ein wenig unter, aus Leeds im Norden Englands. Vor 2 Jahren etwa habe ich das letzte Album dieses Siebeners mit dem Titel Fragments hier wirklich rauf und runter gespielt, mit großartigen, weit gestreckten, mächtigen Bläsersätzen und richtig harten Dubstep-Rhythmen. Das ist eine Formation, die kann Jazz und die kann unheimlich authentisch, so muss es korrekterweise heißen, UK Bass Musik. Ich bin gespannt, was nach diesem gerade gehörten Titel City Lights, großartiger Garage-Titel, sich an weiterem Material auf dem neuen Album, ist noch für dieses Jahr annonciert, befinden wird. Davor habe ich Five One gespielt, ein Produzent, den ich ziemlich sicher hier oder da in den letzten Jahren, sag ich jetzt einfach mal so ganz verschwommen und vage, schon mal eingesetzt habe, möglicherweise als Produzent an der Seite des Folksängers Jono McCleary, den er produziert hat. Auch hier gilt bei Five One, wie schon bei Huxley oder auch bei Kehle, sehr weich gezeichnete, wunderbare, soulige Dancefloor-Tracks verschiedener Styles auf diesem Album Elements. Der eben gehörte Titel im Übrigen, der heißt Trace und featuret die Sängerin Zelda Marshall. Der wird in Kürze auch in remixter Form herauskommen. Und unter den Remixern befindet sich dann einmal mehr ein Mann, den ich hier schon seit geraumer Zeit sehr, sehr gerne spiele, der aus Bielefeld stammt, in Berlin inzwischen lebt und auf den Künstlernamen Sieren hört. Schauen wir gerade auf die Uhr. Wir können noch einen Titel spielen von DJ Q aus seinem Ineffable betitelten Album. Es liegt schon ein paar Monate zurück. Dann kommen hier die Infos und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns danach hier weiter hören könnten. Thank you. So, da sind wir wieder. Ladies and Gentlemen, ich habe früher als Teenager, wenn ich mir die gute alte Schallplatte oder Schallplatten, es waren ja meistens mehrere, gekauft habe, gar nicht mal so unbedingt bei Bands oder Platten, die ich überhaupt nicht kannte, darauf geachtet, was wohl für Musik darin sein würde. Ich konnte es ja auch nicht wissen, wenn es, wie gesagt, Interpreten waren, von denen ich noch nie was gehört hatte. In erster Linie habe ich mich manipulieren lassen, wie viele, viele andere, von denen ich das ebenfalls weiß, durch den Namen der Band. Der musste möglichst cool sein und nicht zu kurz. Also so riesenlange Namen fand ich schon immer gut. Und dann natürlich auch das Cover. Musste irgendwas darstellen und aus beidem habe ich mir dann so eine Musik zusammengestrickt, von der ich hoffte, ich würde sie auf der Platte auch hören. Und man mag es kaum glauben, also oft genug habe ich mit dieser Denkungsweise eigentlich richtig gelegen. Beim Album, das jetzt kommt, freilich, wäre ich total neben der Spur gewesen. Wir sehen Dunkelheit auf dem Cover. Wir sehen ein Gewölbe, wir sehen Mauerwerk, das da so im Hintergrund hervorsticht. Wir sehen im Vordergrund einen langhaarigen Gitarristen, verschwitzt im T-Shirt. Die Haare wehen ihm so um das Gesicht herum. Und natürlich glauben wir, das kann nur Hardcore sein oder irgendetwas knapp links oder rechts daneben davon. Aber weit gefehlt, das, was die amerikanische Band Hooray for Earth auf diesem Album, das übrigens auf dem Cover überhaupt keine Infoschrift, weder Bandname noch Titel noch sonst was trägt, auf ihrem Album Racy, da muss man eben mal auf den Rücken dann der CD schauen, dann wird das klar. Was die Gruppe auf diesem Album liefert, das ist wunderbar pompöser, 80er Jahre gefärbter Elektro-Pop, möchte man fast sagen. Aus diesem Album, das mir, obwohl Cover, Bandname womöglich und auch die Musik nicht so hundertprozentig zusammenfassen wollen, ausnehmend gut gefällt, möchte ich natürlich jetzt einen Titel spielen. Hier sind Hooray for Earth mit einem Track aus dem Racy betitelten Album. That's the worry. Gone. fand es schon immer gut, wenn Indie-Musik so rechtsrum den Mainstream überholt und am Ende des Tages tausendmal eingängiger möglicherweise sein kann als jener. Die Generationals haben unverschämt eingängige Tracks auf ihrem Album Alex, das vor 14 Tagen erschienen ist. Ted Joyner und Grant Widmer sind die beiden, die auf dem Cover da in irgendeiner U-Bahn-Station so grinsend, so als hätten sie nichts getan, aber ich bin mir sicher, die haben es faustdick hinter den Ohren, so grinsend in die Kamera schauen, als wären sie gerade auf der Fahrt zu irgendeiner Erdkunde-Vorlesung oder irgendwas in der Art. Generationals, Alex, haben wir gehört. Weitermachen möchte ich mit einem Duo aus London, das Gespräch der letzten Wochen und Monate ist. Die beiden nennen sich We Are Shining. Ich habe sie hier schon mehrere Male gespielt mit einem einzigen Titel, den ich bisher im Vorfeld von ihnen ergattern konnte. Als Gast Elisa Doolittle, die den Gesang übernommen hatte. Dann erschien im Sommer ein freies Mixtape der beiden, das meines Wissens immer noch frei downloadbar ist. We Are Shining. Wer Interesse hat, da mal nachzuschauen. Und jetzt im November erscheint ihr Debütalbum, das Kara, wie der deutsche Fußballspieler Kara betitelt ist und das jetzt schon für großes und größtes Interesse sorgt, was diese beiden Produzenten von We Are Shining betrifft. Ich möchte, weil ich das Album noch nicht habe und weil November vielleicht auch wirklich noch ein bisschen weit hin ist, nochmal einen Titel aus diesem sogenannten frei downloadbaren, übrigens in super Qualität, Mixtape spielen, und zwar diesen Track hier, der vielleicht klar macht, wo es bei den beiden so lang geht. Control. We're moving on. Are you coming with us? We're moving on. Are you coming with us? Iriajo, Los Lagos. Iriajo, Los Lagos. Mashe swegbe, shogbo. Mashe swegbe, shogbo. Shoti wabata, antifila. Suntan lotion ko. We'll be right back. 1-3-4. Wir hören hier die Bristol Dubstep-Legende Pinch zusammen mit der nigerianischen Sängerin Temi Oyedele im Rahmen eines Projektes, das ich gleich noch mit ein, zwei Sätzen vielleicht gerne beschreiben möchte. Das nennt sich 10 Cities. Dieses Londoner Trio Dark Skies, einfach großartig, hat im Spätsommer ein eigenes Album namens Imagine veröffentlicht und lässt da wie auch hier die Titel manchmal bizarr ins Leere laufen, um dann den Faden doch wieder aufzunehmen und auf unheimlich starke rhythmische Ebenen zu heben. Hier im Original Hazy von der Oxford-Band Glass Animals, remixed, wie gesagt, von Dark Sky. Davor habe ich Pinch nach längerer Zeit mal wieder gespielt. Irgendwie ist mir in der letzten Zeit kein Titel von ihm so richtig in die Hände gekommen. Erstaunt bin ich, dass er hier einen sehr kühnen House-Tune mit der nigerianischen Sängerin, ich habe es gesagt, Temi Oyedele, fabriziert, der gleichwohl vor Bass nur so strotzt. Dieser Track, Are You Coming With Us?, ist gekoppelt an ein Album, das am 7. November erscheinen wird mit dem Titel 10 Cities, 10 Städte. Die Idee dahinter liest sich gut und ich will sie versuchen kurz zu beschreiben. Insgesamt 50 DJs, Musikproduzenten und Musiker aus, Achtung, 10 Städten eben, in Europa und Afrika kommen zusammen, um Tracks gemeinsam nicht nur zu produzieren, sondern eben auch gemeinsam Konzerte zu begehen. Dieser Sampler 10 Cities wird, wie gesagt, am 7. November veröffentlicht. Ich kann im Moment nicht genau sagen, wer außer Pinch und Temi Oyedele aus Nigeria noch mit an Bord sein wird, aber die Künstler verteilen sich auf Städte wie Luanda, Nairobi, Neapel, Berlin, Bristol und auch Kairo, Kiew, Lagos sind dabei. Präsentiert wird das Ganze auf einer Party am 7. November für die Berlin-Reisenden unter euch möglicherweise interessant, in einem Club, der sehr geschätzt wird als Underground House Club in Kreuzberg, befindet der sich innerhalb der legendären Butzke-Werke und das ist der Club Ritter Butzke. Genau dort hat ein Nürnberger Haus-DJ, als er nach Berlin kam und versuchte so nach und nach Tritt zu fassen, seine ersten Gehversuche als DJ gemacht, im Ritter Butzke nämlich. Die Rede ist von dem, wie gesagt, gebürtigen Nürnberger Johannes Paluka, der als Iron Curtis nun schon einige Veröffentlichungen auf dem Kerbholz hat, inzwischen in Berlin lebt und Ritter Butzke in seinen Interviews, wenn denn die Sprache darauf kommt, in den höchsten Tönen lobt. So sehr, dass ich jetzt doch verdammt neugierig geworden bin. Ich kenne den Laden nämlich selber nicht und mir fest vorgenommen habe, beim nächsten Berlin-Trip da vielleicht doch mal auch meine Rübe reinzustecken, wenn die Türsteher das akzeptieren. Das muss man natürlich in Klammern immer hinzufügen. Iron Curtis, hier ist der Titeltrack seiner neuen EP Care. 1 Live 4, kurzer Zwischenstand. Trevino alias Markus Intellex mit einem Titel, den ich hier schon des Öfteren gespielt habe. Ende offen, was die Zukunft betrifft. Großartig finde ich den. Warmer heißt er, befindet sich auf einer seiner schlicht und ergreifend Birdie 01 oder 01 betitelten EP. Trevino, Warmer. ganz kurz zwischendurch. Wir hören hier Technoide Klangschlieren, wenn man so will, von der Italienerin Phantom Love aus ihrer EP Crave for Lust. Davor haben wir Kele Okereke erneut gehört mit Musik aus seinem Trick-Album, mit dem er in Deutschland auch unterwegs sein wird am 15. Oktober in Berlin, 9 Tage später am 24. Oktober in Lingen an der Ems, in der Emsland Arena, dort im Club Foyer. together. Gravity is pulling us forever. I'm on the planet Earth. I'm on the planet Earth. I'm on the planet Earth. I'm on the planet Earth. I'm on the planet Earth. Eine Gruppe aus Island namens Berntsen, deren Kopf David Berntsen ich in diesem Sommer auf verschiedenen Festivals habe kennen und sehr, sehr schätzen lernen dürfen. Daher zwei, drei Sätze mehr zu Berntsen. Nach Mitternacht gleich kommen die Infos hier. Wir haben ja noch Zeit, einen neuen Track der deutsch-luxemburgischen Band Say Yes Doc zu hören. A Friend. Bis gleich. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf den eben gespielten Berntsen. Korrekterweise müsste ich sagen, die eben gespielten Berntsen, denn es ist eine mehrköpfige Band aus Island um ihren Kopf David Berntsen. Die Gruppe ist hierzulande weitgehend noch unbekannt, trotz zweier Alben. Planet Earth liegt allerdings meines Wissens jetzt auch schon so um die 2 Jahre zurück. Den Titeltrack aus diesem Album habe ich eben gespielt. Am kommenden Freitag, das ist der 10. Oktober, sind Berntsen hier bei uns im Sektor zu hören und zu sehen. Gemeinsam mit der isländischen Partyband, anders kann man sie ja nun wirklich nicht mehr bezeichnen, FM Belfast, die natürlich den Top-Act geben werden. Am 10. Oktober, habe ich es überhaupt schon gesagt, im Stollwerk in Köln. Wer bereits eine Karte hat oder sich mit dem Gedanken trägt, soweit es noch nicht ausverkauft sein sollte, dorthin zu gehen, der ist aus meiner Sicht wirklich gut beraten, rechtzeitig da zu sein, um eben auch die Band, die häufig genug mit dem schnöden Begriff Vorprogramm umschrieben wird, zu sehen. Also Vorprogramm, das kann und darf hier einfach nicht der Fall sein. Diese Berntsen Band, die ist unheimlich ausdrucksstark, wildert, man konnte das eben hören, in den eher dunkel angehauchten Elektropop-Gefilden der 80er Jahre herum. Gleichwohl ergeben sich immer mal vielleicht auch Assoziationen zu den großartigen Norwegern von Aha. Ist mir so beim zweiten, dritten Hören auch aufgefallen, wie ich überhaupt in letzter Zeit dermaßen viele ältere Aha-Stücke in unterschiedlichsten Radiostationen, Radiowellen höre, dass ich auf eigenartige Art und Weise mit dieser Gruppe wieder so fürchterlich vertraut bin, ist mir zuletzt aufgefallen. Dieser David Berntsen ist so ein ziemlich mächtiger Typ, roter Bart, trägt nicht selten so gewaltige Umhänge und hat dann auch mit seiner ganzen Gestik hochgerissenen Armen so etwas Messias, Prediger, Priesterhaftes. Gelegentlich muss ich an Abbot Lundberg denken, den Schweden, der ja ähnlich martialisch und charismatisch als Kopf seiner Musiker vor der Bühne stehen kann. Und mit seiner Art dreht er das Ganze doch so ein bisschen in so eine Gothic-Attitüde. Die lasse ich mir nicht ausreden. David Berntsen, ein sehr charismatischer Typ mitsamt einer Band, die wirklich was drauf hat und bei der es mich wundert, dass die Diskografie, ich sprach davon, Planet Earth, schon so um die 2 Jahre alt, da ganz offensichtlich ins Stocken gekommen ist. So, nach diesem Wortschwall also nochmal das Wichtigste, 10. Oktober, Stollwerk, nächsten Freitag, FM Belfast und Berntsen. Jetzt möchte ich weitermachen mit Alfred Darlington. Unter diesem Namen kennen den Amerikaner aus Los Angeles vermutlich nur die wenigsten. Besser bekannt ist er als Daedalus und als jemand, der seit vielen Jahren auch immer mal seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung und Weiterentwicklung der sogenannten Beatmaker-Beat-Science-Szene beigetragen hat. Umso erstaunlicher sein neues, ich sag mal, Mini-Album The Light Brigade, auf dem er sich streckenweise an nichts anderes abarbeitet als dürren Etüden, die er auf der akustischen Gitarre spielt. Wenn man das allerdings so in Reihe hört, 2, 3 Tracks, hat das, wie ich eingestehen muss, auch so eine gewisse Faszination. Ich möchte gleichwohl aus diesem Album einen Titel ins Spiel bringen, der sehr wohl auch elektronische Farben, Aspekte aufzuweisen hat. Es ist der Titel Onward vom The Light Brigade betitelten Album von Daedalus. So, jetzt bin ich auch erstmal wieder schweigsam. Oh, church with a love not for keeping and a lot of things to burn. Said goodbye to grandma, she'd made it through the rest. Great wars and great depression, but not the cigarettes. She said, hold on to your life, don't let it get away. Hold on to your life, don't let it get away. Where did I go wrong? Where did I go wrong? Where did I go wrong? My brother leaving on a Navy ship to be a money martyr. He was kissed by bullets. I'm dreaming in the blackness, longing for the light. Baby, I'm a work in progress. Yes, I am, but I swear you'll be alright. I'm gonna hold on, hold on to your love. Don't let them get away. Hold on to your love. Don't let them get away. Where did I go wrong? Where did I go wrong? 1Live 4. Wenn man einem Künstler, einer Künstlerin oder einer Band etwas ganz besonders Gutes will, als jemand, der hier steht, man will sie loben, in den Himmel heben und so weiter, verplappert man sich oft und kommt irgendwie heillos ins Stolpern. Ich will versuchen, das wirklich zu vermeiden. Wir haben, wie ich das zu relativ Beginn der Sendung bereits angekündigt habe, einen weiteren Titel des neuseeländischen Duos Electric Wire Hustle gehört, das in Kürze sein neues, insgesamt zweites Album vorlegen wird, Love Can Prevail. Auf vereinzelten Bildern, Fotos firmiert das Duo als Trio. Das mag jetzt etwas rätselhaft klingen, es sind also drei Leute zu sehen. Tatsächlich sind aber zwei wohl Kern dieser Angelegenheit und werden in den entsprechenden Artikeln auch namentlich genannt und wie überhaupt der ganze Act als Duo firmiert. Love Can Prevail, das Album, das für meine Begriffe wirklich großartigen, ich hab's schon gesagt, psychedelischen, elektrogefärbten Soul bereithält und mit einigen Melodien, einigen Fingerzeigen ganz sicher immer mal an die Größen des Genres, wie zum Beispiel Curtis Mayfield oder Marvin Gaye, zu erinnern vermag. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite für jemanden wie mich, der mit zahllosen, muss ich ja schon fast sagen, englischen Bands groß geworden ist. Ich höre hier und da auch Primal Scream gelegentlich heraus, so in ihrer Zeit um Mitte der 90er, als sie ebenfalls nachhaltig Soulmusik für sich entdeckt hatten. Ganz, ganz großartig, jeder einzelne Track, diese Gitarren-Soli, Gesang, wie das alles miteinander verzahnt und so weiter ist. Also ich muss sagen, ich bewege mich hier richtig, ist eigentlich nicht so meiner Art, stehe hier meistens wie so eine westfälische Eiche und ist auch nicht so, dass ich hier so hochleistungsmäßig sportlich zugange wäre, also stehen schon, aber so mit den Armen, so angewinkelt, so diese typischen James-Last-Bewegungen, ihr kennt die, so beim Dirigieren, obwohl hier natürlich niemand ist, den ich zu dirigieren hätte, aber das hatte ich früher schon immer, so diese James-Last-Bewegung bei so bestimmten Drum-and-Bass-Stücken, ist mir das auch immer passiert. So, James Last, den möchte ich nicht spielen. Ich habe nichts gegen ihn, aber er ist einfach nicht dabei. Hier kommt Coolie G. I like

ganz kurz zwischendurch. Dieser Titel hier geht an die Produzentin Monika. Er heißt Thunderstruck. Davor haben wir die neue Königin des koreanischen R&B gehört, so zumindest lese ich, mit dem Namen Hoodie. Sie gibt dem Duo Teen Girl Fantasy die Stimme des eben gehörten Tracks auf der Thermal EP. Und der Track von Coolie G stammt aus ihrem in Kürze erscheinenden neuen Album Wait Till Night. Ich habe das eben gespielt. Must be a light year ago since I've been here last. colors are blurring. I feel furry, carry away from heavy past. I see people look at me as if I were a freak. Looks so fancy, faces brilliant, but eyes blank when I speak. Shadows drifting and habits spinning in circles, standing up straight. It must be a billion years. They say I was the best. Keep on floating, keep on wishing, bathing in ancient dreams. Colorful light beams, the moon's the same old witty ruler of all regimes. It must be a light year ago since I've been here last. Colors are blurring, I feel furry, carry weight from heavy. I were a freak. The looks are fancy, face is brilliant, but eyes blank when I speak. They're talking in shadows, drifting in habits, spinning in circles, standing up straight. It must be a billion years. They say I was the best. Same old with you, rule of our machines. Time keeps passing, never ends. Being last in love that bends. Time and color, weight and gleams. We're all fucking funny freaks. Time keeps passing, never ends. Being last in love that bends. Eins Live 4. Da haben einige Leute die musikalischen Funken aneinander geschlagen, dass etwas richtig Großartiges dabei herausgekommen ist. Hauptverantwortliche des Ganzen ist die in Bremen geborene und aufgewachsene Pianistin und Jazzsängerin Johanna Borchert, die durch einige Zufälle bedingt, ich glaube es war in Kopenhagen, den amerikanischen Jazz-experimentellen Gitarristen Fred Frith kennengelernt hatte, der sie dann auch mal in die USA einlud. Herauskam ein mehrmonatiger Aufenthalt für Johanna Borchert, ein Stipendium und am Ende die Entscheidung, zusammen ein Album zu machen mit weiteren Musikern. Das ist passiert. FM Biography heißt das. Und das sind großartige Titel, diese Johanna Borchert mit spärlichem Spiel, wunderbarer Stimme. Und dasselbe gilt für das Gitarrenspiel von Fred Frith, das spärlich ist, zerrissen, gebrochen, immer mal in die Tracks so hineindringt und kurzzeitig lärmige Atmosphären verbreitet, ohne aber, dass das Ganze irgendwie infernalische Ausmaße annehmen würde. Ein jederzeit extrem spannendes Album. Wo ich gerade einige Städte im Norden erwähnt habe, eine bessere Brücke fällt mir nun wirklich nicht ein, möchte ich gerne eine Band aus Kiel ins Spiel bringen, die ich entdeckt habe durch die gütige Mithilfe des Managers einer Gruppe, die ich heute im Verlauf dieser Sendung schon gespielt habe, die deutsch-luxemburgische Band Say Yes Dog. Ihr Manager Joscha, ein ziemlich netter Kerl. Wir laufen uns immer mal hier oder da über den Weg und haben auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg so ein, zwei Stunden gemeinsam sind wir durch diverse Clubs gerannt. Unter anderem, meine Güte, wie hieß der? Nordspeicher. Extrem dunkle Straße. Wir haben ihn aber letztlich gefunden und es war ein Tipp von Joscha. Er betrifft eine Band aus Kiel, die Leoniden. Und ich habe mir nach dem Konzert Mühe gegeben, ihr Mini-Album mir zu besorgen, was mir auch gelungen ist. Das heißt Invert India. Aus diesem Album, Mini-Album der Leoniden aus Kiel, möchte ich hier den Titel City spielen. I saw the dim light dancing on your neck, your neck. On your neck, your neck. Try to get near, you will get it to a magnetic field of self-destructive flare. The things I hate, they will never turn. They just move into another. The things I hate, they will never turn. They just move into another. The things I hate. Do that. Ganz kurz zum Ende, fast zum Ende dieser Sendung hin, die New Yorker Red Hot Organization als Schirmherrin gewissermaßen veröffentlicht in wenigen Tagen Mitte Oktober, nämlich die Red Hot and Arthur Russell Compilation auf einer Länge von 2 CDs, mit der einerseits die Künstler sich vor Arthur Russell verbeugen, andererseits mit dem eingespielten Geld der vielfältige Kampf gegen AIDS an die entsprechenden Organisationen und Hilfsorganisationen weitergegeben werden soll. Aus dieser Compilation hören wir Vega International mit dem Titel Arm Around You, im Original natürlich von Arthur Russell. Ich möchte mich hier bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche und würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.